dieser Bühne fing es an. Der Auslöser für unsere Wut. Du schaust dich um, was man hier so mitnehmen kann. Doch der Verstärker, der gefällt dir schon ganz gut. Dummerweise gehört er dir nicht. Doch das ist dir relativ egal. Nach 823 BGB mit vorsätzlicher Absicht handelst du unerlaubt und illegal. Du machst einen riesen Ärger mit dem Verstärker und klaust ihn uns einfach weg. Mal ganz offen, warst du besoffen? Oder bist du einfach nur der letzte Dreck? Jetzt hast du ihn und nimmst ihn mit nach Haus und machst viel Lärm, alle Nachbarn rasten aus. Dann hebst du dir den Bruch wegen dem hohen Gewicht. Nur Gutes bringt so ein Diebstahl eben nicht. Bis zum Anschlag drehst du auf und wirst bald taub. Mit der Zeit gelangt ins Innere der Staub. Du hechelst wild daneben deiner Kleptomanie. Peinigt dich auch noch ne Hausstauballergie. Jetzt hast doch du den Ärger. Verstärker, ist gut so, geschieht dir recht. Wir fordern wieder, gib ihn uns wieder. Vielleicht fühlst du dich auch ein bisschen schlecht. Ja, dieser Ärger mit dem Verstärker. Auch heute sind wir noch entsetzt. Wir haben immer noch keinen Schimmer. Bitte, er ist dir.